Während Hunding noch betäubt im Bett lag, hatten Siegmund und Sieglinde das Haus verlassen. Irgendwo in der Tiefe des Waldes machten sie Rast und verbrachten ihre erste Liebesnacht miteinander. Zu übermächtig war der Wunsch, dass die zwei auseinandergefallenen Hälften wieder eins werden sollten. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 7. Das Prinzip Liebe. Hörst du das, Siegmund? Hunding ist uns schon auf den Fersen. Du träumst, Geliebte. Noch ist er nicht da. Er will den Ehebruch rächen. Komm noch einmal zu mir, Geliebte. Lass noch einmal deine Augensterne über mir leuchten. Lass uns noch einmal im Kuss vereinen. Ich höre schon, wie die Hunde ihre Zähne fletschen. Sie kommen näher und näher und werden sich an deinen Fußgelenken festbeißen. Wach auf, Geliebte! Du hast nur geträumt. Siegmund. Sieglinde. Grauen beschleicht mich bei der Vorstellung, dass ich einmal ohne jede Liebe diesem Hunding angehört habe. Und nicht weniger grauenhaft ist die Vorstellung, dass du am Ende in mein Unglück hineingezogen wirst und es dir zum Verhängnis wird. Deshalb, flieh, Siegmund, und lass mich hier allein. Nein, ich fliehe nicht. Und ich werde dich auch nie mehr allein lassen. Hier wollen wir auf ihn warten. Der Unselige soll für das, was er dir angetan hat, büßen. Wenn mein Schwert ihm das Herz zerbohrt, ist die Stunde der Rache gekommen. Sieglinde, was ist mit dir? Nein. Sie ist nicht tot, Siegmund. Sie ist nur ohnmächtig. Wer bist du? Ich bin die, der du bald folgen wirst. Aber wer bist du, die so schön und ernst mir hier erscheint? Nur den zu Tode geweihten Helden erscheine ich. Wer mich sieht, dessen Schicksal ist besiegelt. Auf dem Schlachtfeld sammel ich die Erschlagenen auf. Wohin bringst du sie? Zu Wotan. Nach Walhall. Nach Walhall? Würde ich dort meinen Vater wiedersehen? Ja, du findest ihn dort. Inmitten der Runde der anderen Götter. Und der gefallenen Helden. Gibt's in Walhall auch Frauen? Wotans edle Töchter werden sich um dich kümmern. Ich, Brünnhilde, bin eine von ihnen. Edel bist du. Und wirklich dem Vater würdig. Aber eins muss ich noch wissen. Kommt Sieglinde mit? Ist sie mit mir in Walhall? Nein. Sieglinde muss weiter die Luft der Erde atmen. Dann grüß mir Walhall. Grüß mir Wotan und all seine Helden. Und grüß mir auch deine edlen Schwestern. Ich folge dir nicht. Aber wenn mein Blick einmal auf dich gefallen ist, gibt es kein Entrinnen mehr. Wo Sieglinde ist, da bin auch ich. Nichts kann mich zum Weggehen zwingen. Deinem Tod kannst du nicht entkommen. Ihn dir zu verkünden, kam ich her. Und wo soll derjenige sein, der mich töten wird? Hunding. Hunding wird dich töten. Droh mir mit was anderem als mit Hundings Streichen. Wenn du schon hier bist, um nach Gefallenen Ausschau zu halten, dann nimm dir Hunding. Ich werde ihn im Kampf erledigen. Dein Schicksal, Siegmund, ist beschlossen. Kennst du dieses Schwert? Der es schuf, wollte, dass ich mit ihm unbesiegbar bin. Da kannst du mir noch so viel drohen. Der es schuf, will jetzt deinen Tod. Er wird dem Schwert den Zauber nehmen. Sei still und wecke die Schlafende nicht. Süßeste, gegen dich wütet die Welt. Für mich hast du dich gegen sie aufgelehnt und mir hast du als einzigem vertraut. Dich soll ich nicht schützen wollen? Dich soll ich im Kampf verraten? Verflucht sei der dieses Schwert mir schuf. Muss ich denn sterben, dann will ich nicht nach Valhall, sondern mit Sieglinde im Tod vereint sein. So wenig bedeutet dir die Ewigkeit? Und das alles wegen dieser Frau, die da ohnmächtig in deinen Armen liegt? Nichts anderes ist dir noch heilig? So jung und schön du auch aussiehst, so kalt und hart ist dein Herz. Ja, verspotte mich nur, weide dich an meinem Leid, doch sprich mir niemals mehr von Valhalls Wonnen. Wie kann ich blind und taub sein gegenüber seinen Qualen? Siegmund, überlass mir Sieglinde. Mein Schutz ist ihr sicher. Kein anderer als ich wird Sieglinde schützen. Wenn ich denn sterben muss, dann töte ich sie zuvor. Dieses Schwert, das mir ein Verräter gab, wenn es mir schon gegenüber dem Feind nichts nützt, dann soll es mir wenigstens für das Liebste recht sein. Halt, Siegmund! Das nicht. Mit einem Streich will ich uns beide töten. Siegmund, hör mich doch an. Sieglinde soll leben und Siegmund mit ihr. Was sagst du da? Die Sache ist beschlossen. Ich werde den Kampf für dich entscheiden. Dir, Siegmund, verschaffe ich den Sieg. Hörst du das? Sie kommen, mach dich bereit und trau deinem Schwert. Solange ich bei dir bin, wird es dich schützen. Leb wohl, Siegmund. Auf dem Schlachtfeld sehen wir uns wieder. Verzaubert liegst du da, in tiefem Schlaf, Sieglinde. Nichts kann dich schrecken. Ein lächelnder Traum scheint dich zu umfangen. Haben wir das Brünhilde zu verdanken? Schirmt und schützt sie dich so gegen das, was uns bevorsteht? Gut, dann schlaf, Geliebte. Bis ich den Sieg für uns errungen habe. Der dort ruft, soll sich auf mich gefasst machen. Ich werde ihm geben, was ihm gebührt. Mein Schwert wird ihn seiner gerechten Strafe zuführen. Siegmund? Brünnhilde! Hör mir zu. Siegmund, ich bin bei dir. Zieh dein Schwert. Es wird Hunding töten. Wiewald! Zeig dich! Sonst setze ich die Hunde auf dich. Hunding, hier bin ich und zum Kampf bereit. Versündigt hast du dich gegen die heiligen Gesetze. Im Namen von Fricka werde ich dich dafür töten. Hunding, du Feigling, freu dich nicht zu früh. Glaubst du noch immer, ich sei ohne Waffen? Ob mit oder ohne Waffe, ich werde dich besiegen. Sieh nur hin. Erkennst du es? Es ist das Schwert, das ich aus deinem Baumstamm gezogen habe. Das Schwert? Ja, du weißt es genau. Es ist das Schwert. Das Unbesiegbare. Nun kriegst du es mit der Angst zu tun? Was ist das? Vater, das Schwert, das ich für dich bestimmte, Siegmund, mit meinem Speer wird es in 1000 Stücke zerspringen. Der Held ohne Schwert? Dann ist der Weg ja frei. Hier kommt deine gerechte Strafe. Siegmund, nein! Ich bin zur Stelle, edler Wotan. Hunding, verschwinde, du Bastard. Wirf dich Fricka zu Füßen und melde ihr, dass mein Speer sie gerecht hat. Aber Brünnhilde, die Tochter, die sich gegen den eigenen Vater auflehnt, wo auch immer sie stecken mag, fürchterlich wird ihre Strafe sein. Mit Siegmund? Komm auf mein Pferd. Ich rette dich. Was ist mit Siegmund? Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Ole Lagerpusch, Veronika Bachfischer, Bibiana Beglau, Rainer Strecker, Bernhard Schütz und Regina Lemnitz. Komposition: Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz: Musa Kohlschmidt. Ton und Technik: Peter Awer und Wenke Decker. Regie: Regine Arem und Peter Awer. Redaktion: Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.